Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja. Charanna sampanno sukato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacchattang veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango samichi patipanno bhagavato savaka sango yaditam chattari purisa yugani artha purisa pugala ese bhagavato savaka sango ahuneyo Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyaketang, Lokasa, Ti Evang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabhikavo, Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso, Nahesatiti. So, gestern haben wir angefangen mit der Indriya Bhavana Sutta. Wir haben erklärt, dass in der Zeit von Buddha gab es zwei sozusagen Sorten von Asketen. Einige, die haben tichtig Samadhi geübt und diesen Zustand von Samadhi sehr genossen und haben gedacht, dass eben dieser Zustand ist dann von Samadhi mit einem Objekt verbunden oder mit in Versenkung in formlose Objekte, ist eigentlich Inhalt von Erlösung. Eine andere Sorte von Asketen, die der Lehrer von dem Brahmana-Knabe oder Student Uttara, auch in der Passaria ist, die haben betont Asketismus und sich weg von den Sinnen wenden und die Sinnen bedrücken. Wir haben betont, dass nach der buddhistischen Lehre, dass der Buddha entwickelt hat, Buddha hat entwickelt sogenannte mittlere Weg, dass diese zwei Extremen vermeidet. Und wieso? Der Buddha hat sehr klar gesehen, dass beide diese Verfassungen von Asketismus mit was? Mit Durst verbunden sind. Tanha. Entweder Durst nach Annihilation von dem Wesen oder Durst nach ewigem Leben. Beide, er hat gesehen, das sind mit Ansicht von entweder Annihilation oder Ansicht von Ewigkeit verbunden. Und die alle Ansichten, die sind eigentlich mit diesen zwei verbunden. Und alle Ansichten sind eigentlich, Buddha hat sehr klar gesehen, an Tanha gebunden. Wenn man Durst hat, wenn man was will, wenn man dann was geschieht, man wird anhaften. Anhaften entweder an Verfassung von Bhava, von Sein oder von Nichtsein, als Inhalt von Erlösung. Und solange Anhaftung da ist, solange Suche da ist, man kann nicht von Erlösung sprechen. Dann haben wir gestern erklärt, der Buddha hat dann diesen mittleren Weg gefunden, dass, und gelehrt, dass nicht mit diesen zwei Wegen vereinbar ist. Und dass nur nach der buddhistischen Lehre, nur dieser mittlere Weg, was das auf Loslassen basiert ist, kann dann zur Befreiung führen. Und los, dann, wir haben davon auch gesprochen, dass Tanha, eigentlich Hauptobjekt von Tanha ist was? Nach der buddhistischen Lehre, Hauptobjekt von Tanha, von Durst, von Begierden, ist Vedana, ist Empfindung. Vedana in der buddhistischen Auffassung heißt Empfang von dem Objekt. Eigentlich, es hat viel, viel größere Skala von Bedeutung als einfach Empfindung oder Gefühl. Es ist Empfang von dem Objekt. Wenn man an Empfang von dem Objekt, wenn es zu Anhaftung führt, dann sind wir an Karma gebunden. Und diese Karma, das Buddha hat erklärt, die Hauptkarma und Samskara ist die Hauptursache von Samsara. Und die Bedingungen sind dann Durst, Anhaften, Tanha, Upadana und Nichtwissen, die dann kommen immer zusammen mit Tanha, mit Karma. Wo Karma und Samskara ist, gibt es Samsara. Und wo Karma und Samskara vorhanden sind, die sind vorhanden auf Grundsache von Nichtwissen, die Grundlage von Nichtwissen, von Tanha Upadana, von Gier und von Begierde. Wenn wir das klar wissen, dann was folgt, wird sehr verständlich werden. Und was folgt, ist Folgendes. Wir sind bei Nummer 4. Wir haben gesagt, dass der Buddha erklärt, was der Brahmane Parasariya lehrt, ist nicht Entfaltung der Sinne nach der Lehre von den Aryas. Was Arya bedeutet, haben wir erklärt. Und Ananda sieht es jetzt gute Gelegenheit, dass der Buddha lehrt, wenn er sagt, dass es nicht eben die Entfaltung der Sinne in der Lehre von Aryas. Was ist dann Entfaltung der Sinne in der Lehre von Aryas? Jetzt ist die richtige Zeit, Der Erhabene soll das erklären für Wohl von vielen, die das lernen werden. Und Buddha dann erklärt. Nun, Ananda, wie kommt die höchste Entfaltung der Sinne in der Lehre des Edlen zustande? Hier, was ein Edle eigentlich bedeutet, ist nicht nur einer, der schon das Höchste, das heißt Nirvana, unmittelbar direkt erfahren hat. Hier, Edle ist auch einer, der sich sozusagen nach Erlösung richtig bemüht. Er ist auch ein Edler in dem Sinne, dass er sich bemüht, auf dem richtigen Weg, auf dem mittleren Weg. Warum? Weil was folgt, ist dann einer, der Sikha ist. Also Sikha ist einer, der schon unmittelbar die Erfahrung von Nirvana gemacht hat. Also hier sind bei Edler ist eigentlich ein Putujana. Putujana gibt es zwei Sorten von Putujana in der buddhistischen Lehre. Ein Putujana, das sich nicht für das Höchste bemüht, und Putujana, das sich richtig für das Höchste bemüht. Dieser Putujana ist dann, man kann sagen, Arya Putujana, edle Putujana. Indem er sich richtig bemüht, wird er richtige Erlösung erfahren können. Ananda, wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge, wir haben sechs Sinnen, alles, was wir in der Welt erfahren, erfahren wir auf Grundlage von den sechs Sinnen. Das ist unsere Welt. Andere Welt haben wir eben nicht. Der Buddha hat erklärt, erst muss man wahrheitsgemäß die Erfahrung der Welt machen, nur dann kann man wahrheitsgemäß die Erfahrung von Erlösung erreichen. Solange man wahrheitsgemäß nicht Erfahrung der Welt gemacht hat, wird auch die Erlösung nicht sozusagen komplett, wird nicht ausreichend. Also erst muss man wissen, wie die Dharmas sind in der Welt, das heißt Dharma, Dhammatiti, Dharmastiti, dann wird man wissen, was die Welt transzendiert. Der Buddha sagt, Pube Dhamma Titi Jnanam Pacha Nibbana Jnanam. Erst muss das Wissen da sein, wie die Dharma sind, wie die wahre, hier Dharma bedeutet wahre Elemente, unsere Erfahrung sind. Dann gibt es Wissen von Nirvana. Wenn wir nicht wissen, wahrheitsgemäß die wahre Inhalte von unserer Erfahrung in der Welt, werden wir auch nicht imstande sein, die komplette Erlösung zu erreichen. Und die wahre Erfahrung der Welt, der Buddha hat gelehrt, die fünf Aggregate von Existenz, die 12 Sphären, von denen hier gesprochen wird, 12 Sphären von Wahrnehmung, also Auge und Farbe, die Ohr und Geräusche, bis zu Bewusstsein und Objekte von Bewusstsein. Die Objekte von Bewusstsein heißen auch Dharmas, Dhamma. Das ist unsere Welt. Dann, wenn man immer noch nicht versteht, Buddha hat gelehrt, dann 18 Elemente, Dhatu, wenn Auge da ist, dann wenn Farbe da ist, dann kommt dazu noch Augebewusstsein und so weiter. Dann bekommen wir 18 Elemente. Dazu kommen noch die 22 Fähigkeiten, die ich erklärt habe, die bedingte Entstehung. Das ist unsere wahre Erfahrung der Welt. In dieser Erfahrung, wenn wir meditieren, finden wir keinen Platz für ein Ich und was einem Ich gehört. In dieser Erfahrung gibt es kein wahres, substanzielles Objekt und Subjekt. Und wenn man das versteht, kann man dann den mittleren Weg verstehen. Wenn man das nicht versteht, kann man eben nicht den mittleren Weg verstehen. Und nur der mittlere Weg, der Buddha hat gelehrt, ist der richtige Weg zur vollen Erlösung. Andere Weg gibt es nicht. Solange man denn nicht den mittleren Weg eingeschlagen hat, wird da immer Tendenz sein, entweder zur Ansicht für Ewigkeit in der Welt oder Ansicht für Annihilation. Ansicht, dass es ein wahres Dasein ist oder ein wahres Nicht-Dasein. So, in der Lehre des edlen Zustand Ananda, wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge eine Form sieht und wir dann haben die sechs Sinnen, die sechs anderen Sinnen nach Auge, bekommen dann die Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist. Alles, was wir erfahren, erfahren wir durch diese sechs Sinnen. Und von diesen sechs Sinnen natürlich, dieser geistige Sinn ist am wichtigsten, weil die anderen ohne geistige Sinn nicht funktionieren können. Also, wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge eine Form sieht, Form oder Farbe, heißt Rupa. Rupa hat eigentlich sehr breite Bedeutung im Buddhismus. Man kann es nicht richtig nur mit Farbe oder nur mit Form übersetzen. Rupa ist eigentlich Rupa. Und Rupa wird erklärt in der buddhistischen Lehre, Rupa ti iti Rupa. Rupa ist das, was in einem Bewusstsein, das richtig konzentriert ist, Rupati. Rupati heißt bricht. Loka ist das Wort in Sanskrit oder Pali für die Welt. Und Loka ist auch von demselben Wurzel, Lujati, brechen. Das, was bricht vor unseren Augen, das ist Form, das ist Farbe, das ist die Welt. So wird Rupa in der buddhistischen Lehre verstanden. Wenn man versteht, dass Rupa, was Objekt ist, bricht, wird man dann auch allmählich verstehen können, dass Empfindung, Empfang von Rupa, Wahrnehmung, die Geistesformationen, die Bewusstsein bestimmen und Bewusstsein, die durch Geistesformationen bestimmt ist, alle die sind auch zerbrechlich und brechen. Aber erst fängt man mit dem, was am deutlichsten ist. Deswegen, wenn man in Meditation, sich in Meditation übt, man fängt an mit Kaya Anupassana, mit Betrachtung von dem Körper, weil wenn man klar sieht, wie zerbrechlich der Körper ist, wird man auch wohl verstehen können, wie zerbrechlich die Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesformationen und Bewusstsein ist. Es gibt ein sehr gutes Beispiel. Unsere Dasein im Buddhismus wird verglichen mit einem Rad, der sich immer dreht. Und dreht sich von einem Leben zu dem anderen Leben. Diese Äußere von dem Rad, heutzutage, wir haben diese Pneumatiken, Reifen. Diese, wenn man sieht ein Rad, ein Auto, das fährt, man sieht wie ziemlich noch klar, wie sich diese nicht Pneumatiken, diese, wie hast du gesagt, Pneumatik? Reifen. Man sieht ziemlich klar, wie sie die Reifen drehen. Reifen ist so wie Rupa, so wie Körperlichkeit. Man sieht ziemlich klar, dass die Körperlichkeit sich ändert. Wir sind nicht, was wir vor 10 Jahren waren. Und wenn wir wissen sehr klar, dass wir das nicht sind, es ist sehr leicht, kann man dann denken, dass wir in der Tat, wir sind nicht dasselbe in einem Moment. Das, was sich ändert, muss immer eigentlich vergehen und entstehen. Das ist ein Prozess. Unser Körper ist ein Prozess. Und Prozess ist nichts anderes als Vergänglichkeit in jedem Moment. Sonst kann es nicht Prozess sein. Und es entsteht durch Ursachen und Bedingungen in jedem Moment. Und es vergeht auf natürliche Weise auch in jedem Moment. Das ist wahre Erfahrung von dem Körper. Wenn man diese Erfahrung von dem Körper gemacht hat, dann sieht man auch, dass die Empfindungen, so Empfang von dem Körper, das ist so wie diese äußere Schicht von den Reifen, die innere Schicht von den Reifen, es dreht sich auch. Wenn man das sieht, dann wird man auch klar sehen, dass die Wahrnehmungen, die ohne Empfindung nicht zustande kommen können, genauso wie Empfindung ohne Wahrnehmung nicht zustande kommen kann. Das ist so wie noch mehr Innere. Dann kommt man weiter zu Inneren. Das sind die Geistesformationen, die durch, mit Wille verbunden sind. Und am Ende kommt man in Mitte von dem Rad. Und Mitte von dem Rad hat man Eindruck, dass es sich nicht dreht. Wenn Sie sehen ein Auto, das schnell vorbeifährt, Sie sehen nur Äußere, sie sich dreht. Eigentlich das, was sich dreht am schnellsten, ist Mitte von dem Rad. Und das ist eben Bewusstsein. Und wir identifizieren uns mit Bewusstsein. Ich denke, deswegen bin ich. Aber in der Tat, Bewusstsein ist in unserem Dasein das, was am schnellsten sich ändert. Aber wir werden es nicht sehen können, wenn wir nicht klar gesehen haben, das Bewusstsein, das gebunden ist an Rupa, Vedana, Sanya und Sankhara, ist eigentlich Zentrum von aller Bewegung, alles, was sich ändert. Asutava Sutta in Majjhima Nikaya sagt, dass ein Putujana, einer, der noch nicht die andere Seite von Existenz, also Nirvana, unmittelbar erfahren hat, er kann nicht diese Nama loslassen. Es ist nicht möglich, dass er gleich Nama loslässt, weil er so gewöhnt ist, sich mit Nama zu identifizieren, mit seinen Gefühlen, mit seinen Wahrnehmungen, mit seinen Wille-Faktoren, mit seinem Bewusstsein. Deswegen, er soll mit Rupa, mit Körperlichkeit anfangen, dann auf Grundlage von Körperlichkeit versteht er Empfindungen, auf Grundlage von Empfindungen geht er dann zu Bewusstsein. Und das müssen wir im Auge halten, damit wir verstehen, was jetzt kommt. Also, wenn Auge eine Form sieht, was entsteht? Entsteht, warum Auge sieht Form. Sehr wichtig zu verstehen. Wegen Aufmerksamkeit. Mit Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit heißt Manasikara. Und Manasikara bedeutet wörtlich im Geiste machen. So wird es auch chinesisch oder tibetanisch übersetzt. Zuoyi. Im Geiste machen. Wenn wir etwas im Geiste machen, fängt an Geistesprozess, indem wir Rupa unterscheiden. Sehr wichtig zu verstehen. Und wenn wir Aufmerksamkeit lenken auf Rupa, wir empfangen dann Rupa. Aufmerksamkeit und Empfang, sie kommen in einem Geist. Es gibt kein aktiver Geist ohne Aufmerksamkeit und ohne Empfang von dem Objekt. Also wir empfangen das Objekt, indem wir Aufmerksamkeit auf das Objekt lenken. Und dieser Empfang von dem Objekt heißt dann Vedana. Was wird hier entsteht in ihm ein angenehmer Zustand. Angenehmer Zustand heißt Empfang von dem Objekt mit einer angenehmen Empfindung. Das bedeutet Manapa. Dann entsteht unangenehmer Zustand. Unangenehmer Zustand ist Empfang von dem Objekt mit Amanapa, mit unangenehmer Empfindung. Dann dritte Möglichkeit ist, es entsteht ein sowohl angenehmer als auch unangenehmer Zustand. Also diese drei, der Buddha hat gelehrt, in der Tat viele, viele verschiedene Vedanas. Es gibt Bahu Vedaniya Sutta in Majjhima Nikaya, später können Sie nachschlagen. Der Buddha hat erklärt, zwei Vedana, drei Vedana, fünf Vedana. Zwei ist angenehme und unangenehme, drei ist angenehme, unangenehme und neutrales. Fünf ist angenehme, mentale, angenehme, körperliche. Angenehme, körperliche heißt Sukha, angenehme, mentale heißt Somanasa. Dann unangenehme mentale heißt Domanasa. Unangenehme körperliche heißt Dukkha. Und dann neutrale heißt Upekkha. Nicht angenehm, nicht unangenehm. Weil nicht angenehm und nicht angenehm nicht so klar ist, dann kann man nicht zwischen körperlichen und geistlichen unterscheiden. Es ist Natur von dem verwirrten Geist, von dem Geist, das mit Nichtwissen verbunden ist, dass er klar empfindet angenehme Gefühl, unangenehme Gefühl, aber unklar ist für ihn ein neutrales Gefühl, weil es unklar ist, wenn neutrales Gefühl kommt, was geschieht? Der Geist wird entweder schläfrig oder zerstreut. Immer daran denken in der Meditation. So, Chula Vedala Sutta in der Majjhima Nikaya lehrt was. Sehr wichtig und immer daran denken. Es lehrt, angenehme Empfang von dem Objekt wird angenehm, solange es dauert. Aber wenn der Geist mit Nichtwissen verbunden ist, dann wenn Angenehme aufhört, wird es unangenehm. Dann Unangenehme ist unangenehm, solange es dauert für den Geist und er wird sich wehren. Aber angenehm ist dann, wenn es aufgehört hat. Dann, wenn ein neutrales Gefühl da ist, es ist unangenehm für diejenigen, die mit Verblendung verbunden sind, und es ist angenehm für diejenigen, die ohne Verblendung sind. Also diese drei Gefühle da sind und die sich immer ändern. Wenn wir Angenehmes empfinden, wir empfinden nicht Unangenehmes. Wenn wir Neutrales empfinden, wir empfinden nicht Angenehmes und Unangenehmes. Wenn wir Unangenehmes empfinden, wir empfinden nicht Angenehmes und Neutrales. Und wenn man so nachdenkt, man wird dann und klar sieht, wird man dann tief in Meditation über die Gefühle eingehen können. Jetzt, was für uns sehr wichtig ist in der buddhistischen Lehre, also gibt es drei Gefühle. Angenehm, unangenehm und nicht angenehm und nicht unangenehm, neutrales Gefühl. Drei Gefühle. Diese drei Gefühle werden von wem empfunden? Von den sechs Sinnen. Also 3 mal 6 ist 18. Diese 18 Manopavichara. Manopavichara heißt, der Geist unterscheidet, was ist der wichtigste Faktor in der Unterscheidung von Geist, Gefühl, Empfindung, Empfang von dem Objekt. Je nachdem wir Objekt empfangen, wird es von dem Geist unterschieden. Entweder als angenehm oder unangenehm oder neutral. So, Upavichara heißt eigentlich Benehmen des Geistes. Er benehmt sich auf 18 Weisen. Entweder er sieht durch die Augen etwas Angenehmes oder Unangenehmes oder Neutrales. Dann durch Ohren und so weiter, durch 6 Sinnen. 18 Manopavichara. Jetzt, wenn wir Vedana Anupassana üben möchten, dann was sollen wir, wenn wir Gefühlbetrachtung üben möchten, was sollen wir dann verstehen? Satipatthana Sutta erklärt, jedes von den 18 Manopavicharas hat dann 2 Aspekte, entweder Sa-Amisa oder Nir-Amisa. Sa-amisa heißt wortlich mit Fleisch, das heißt mit anhaften. Und Nir-amisa ohne Fleisch, also ohne anhaften. Die mit anhaften heißen auch Gehasita, das heißt verbunden mit Zustand von einem Haushalter, das anhaftet an seine Sachen. Und die anderen sind mit Nekama, mit Loslassen verbunden. So insgesamt, wir bekommen dann von 18 Manopavichara, wir bekommen 36 Zustände von Empfang, von angenehmen oder unangenehmen oder neutralen Objekt durch die sechs Sinnen. Jetzt, ob Objekt aus angenehm oder unangenehm oder neutral empfunden wird, härt, wie sagt man? Hängt von Qualität von dem Objekt ab. Sehr wichtig zu verstehen. In der Tat, in Yoga werden dann die Qualitäten von dem Objekt dann genau untersucht und man weiß dann, wie das ist ganze Wissenschaft, wie die Qualitäten von den Objekten mit Qualität von Empfindung verbunden ist. Besonders in Hindu-Yoga, in Samkhya-Yoga, die ganze Empfindungen sind verbunden mit drei Qualitäten von den Objekten. Mit Tamas, Raga und Buddhi. Und diese Tamas, Raga und Buddhi ist schon in Qualität von dem Objekt. Wir haben schon gesagt, dass Empfindung und Objekt von Empfindung ist ein Prozess. Die zwei lassen sich nicht trennen. Wenn wir Härte empfinden, wir können nicht Härte von Empfang von Härte trennen. Die zwei immer kommen zusammen. Und die Qualität von dem Objekt sich ändert immer. Das, was wir eine Weile als hart erfahren, wir können eine Weile danach wieder als weich und in was mentale Objekte anbetrifft, ist es am klarsten. Eigentlich Personen und die Dinge, an denen wir anhaften, zum Beispiel Auto oder Geld oder Haus oder was immer, alles das sind Konzepte, das sind nicht wahre Objekte der Erfahrung. Das muss man sehr klar verstehen. Und die größte Verwirrung dann gibt es gegenüber Konzepten, nicht gegenüber den wahren Objekten der Erfahrung. Selbe Person ist eine Weile ist uns angenehm, es, besonders wenn wir mit ihm einen nahen Umgang haben, eine Weile danach ist er uns unangenehm wieder. Der jemand, der uns sehr lieb ist, wenn er uns was Unangenehmes angetan hat, dann wir werden uns viel mehr sich ärgern, als wenn jemand, der uns unbekannt ist, was und etwas uns etwas Unangenehmes antun. Ist das nicht so? Hm? Trotzdem, wir, die meisten von uns glauben, dass diese Person oder dieses Auto und so weiter ist etwas Wahres, das wahr da ist. Hm? In der Tat, eine Weile sind wir, haben wir Begierde dazu, eine Weile haben wir dann Ablehnung, eine Weile sind wir indifferent. Hm? Und es ist immer, es ist dasselbe Objekt. Wie kann es sein? Weil wir uns mit Empfindung identifizieren. Wenn wir uns mit Empfindung identifizieren, identifizieren wir uns mit der Unterscheidung des Geistes. Wenn wir uns mit Unterscheidung des Geistes identifizieren, identifizieren wir uns mit den Dingen. Und so Empfindung in dem Prozess von Befreiung spielt kritische Rolle im Modell von Befreiung, wie es in der buddhistischen Lehre erläutert wird. Durch Anhaften an Empfindung, an Empfang von dem Objekt, durch Anhaften an Gefühl wird dann, kommt zustande dann wieder neue Karma. Und durch neue Karma kommt zustande wieder neue Leiden. Also das ist sehr wichtig zu verstehen. Jetzt, wir kommen zurück zu dem Text. Also einer, der sich in der Entfaltung der Sinne übt, nachdem, wie es verstanden wurde von den Edlen, er sieht sehr klar, ob Empfindung von dem Objekt ist, ist angenehm, unangenehm und neutral. Und er versteht sehr klar, wie kommt Empfindung zustande? Von was ist Empfindung bedingt? Empfindung ist durch Berührung bedingt. Wo gibt es Berührung? Hm? Von Sinne und Objekt, von dem Sinne kommt Berührung zustande. In Berührung dann kommen Bewusstsein, Sinn und Objekt zusammen. Und wenn die zusammenkommen in Berührung, kommt Empfindung zustande. Und wenn Empfindung zustande kommt und Nichtwissen da ist, was kommt zustande? Leiden. Ganz einfach. Hm? Solange Empfindung mit Durst verbunden ist, bedeutet es, wir sind in diesem Zyklus von Leiden gefangen, so wie Fisch im Netz. In Dhammapada gibt es ein sehr, sehr wunderbare Vers, der sagt, dass wir sind so wie eine Spinne, indem wir Durst haben, sind wir so wie eine Spinne in seinem Netz gefangen. In welchem Netz? Im Netz von Anhaften an Gefühlen. Das ist Netz von Samsara, nichts anderes. Sehr wichtig zu verstehen. Und dieses Netz nach der buddhistischen Lehre von bedingten Entstehung, wie haben wir gebaut? Wir haben gebaut durch was? Durch Nichtwissen und durch Sankharas, durch Wille-Formationen. Wenn sie da sind, gibt es Anhaftung an unterscheidende Bewusstsein. Wenn es Anhaftung an unterscheidende Bewusstsein gibt, gibt es Anhaftung an Gefühl. Die beide immer kommen zusammen. Gefühl, was die Mahavedala Sutta sagt, was Bewusstsein unterscheidet, ist das, was angenehm ist, was unangenehm ist und was neutral ist. Das ist ein entscheidender Faktor im samsarischen Bewusstsein. Wenn Berührung Bahudhatuka in Majjhima Nikaya gibt es ein sehr, sehr interessantes Gespräch von Buddha, Bahudhatuka Sutta. In Bahudhatuka Sutta, der Buddha erklärt verschiedene Dhatus, verschiedene Elemente, die der Weise unterscheidet, damit er sich von Leiden befreit. Und ein von den Unterscheidungen sind dann die fünf Gefühle, angenehm, wie die ich erklärt habe, und Nichtwissen. Wenn Nichtwissen da ist, was geschieht? Wie wissen wir, dass wir nicht mit Nichtwissen verbunden sind? Wenn ein angenehmes Gefühl, wenn wir empfangen, angenehme Empfindung, was geschieht? Anhaftung. Wenn unangenehme Empfindung, Ablehnung. Wenn nicht angenehme, nicht unangenehme, Verblendung. Und wie wird Verblendung manifestiert? Entweder der Geist ist zerstreut oder er senkt einfach, schläft ein, ist nicht sensitiv. So wissen wir, das ist direkte Manifestation von dem Zustand von Verblendung. Und neutrales Gefühl ist nicht so klar. Deswegen sieht man die Verblendung am deutlichsten. Dieses neutrales Gefühl wird erklärt in Abhidharma, angenommen, da ist ein Jäger, der jagt nach einem Reh, das er schon verwundet. Er hat ihn schon verwundet mit einem Pfeil, dann er blutet und er läuft nach den Spuren von dem Reh. Und er sieht die Spuren, dann läuft hinter und will ihn töten. Und die Spuren plötzlich verlieren sich auf einem Felsen. Dann was macht der kluge Jäger? Er geht den Felsen herum, bis er wieder die Spuren findet. Genauso, wenn ein verblendeter Geist ein nicht angenehmes oder nicht unangenehmes Gefühl erfährt, er sucht nach angenehmen oder unangenehmen. Und wenn er ihn wieder sieht, dann läuft er weiter. weil dieses neutrales Gefühl ist nicht klar, so der Geist sucht was anderes. Er hat Langeweile, dann man will unbedingt von nach Langeweile wegschaffen, dann was macht man? Geht man in die Kneipe, in Kino, sucht man ein Mädchen und so weiter. Damit dieses neutrales Gefühl weggeht und wieder ein angenehmes Gefühl da ist. Aber für einen Meditator eben dieses neutrales Gefühl wird als angenehm gefunden. Warum? Weil sein Geist wird klar. Er hat keine Langeweile. Wenn der Geist klar ist, er senkt auch nicht. Und deswegen dieses neutrales Gefühl eigentlich für diejenigen, die Meditation üben, ist das ist ein angenehmes Gefühl, weil man kann Klarheit des Geistes und man kann dann auch sehr klar sehen, die Tendenzen des Geistes zu Verblendung im Sinne von Zerstreuheit oder von Mattheit und Tinamida, Mattheit und Trägheit. Jetzt, wenn wir das alles noch verstehen möchten, nächster Faktor, dass immer wir in Gedächtnis halten müssen, ist, dass nicht jetzige Empfang von dem Objekt ist die Bedingung von Tanha, von Durst, sondern immer vergangene, diese Sakka Panha in Digha Nikaya gibt es ein Sutta, Sakka Panha, die Fragen von dem Sakka, wo wird wortlich gesagt, dass Purima Vedana Tanha Pachayo, die vergangene Gefühle sind die Ursache für Tanha, für Begierde, für Durst, Begierde. Nicht der jetzige Empfang von dem Objekt. Wenn jetziger Empfang von dem Objekt verbunden ist mit vergangenen Erfahrungen, das nur in mentalen Bewusstsein gesammelt sein kann, nicht in Augebewusstsein, dann kommt es zu diesem samsarischen Komplex von Anhaftung und neue Karma auf Grundlage von Anhaftung. Nicht auf jetzige Empfang. Deswegen der Meditierende lernt die Kraft von der vergangenen Karmas zu schwächen, indem er bei dem jetzigen Objekt bleibt. Nur so kann er die Kraft von vergangene Karma schwächen. Wenn er vergangene Objekte verfolgt, wie wird er diese Kraft von vergangene Karma schwächen können? Indem sie jetzt über Einatmen und Ausatmen meditieren. Wenn sie konsequent bei Einatmen und Ausatmen bleiben, dann geschehen verschiedene Gedanken, verschiedene Gefühle, verschiedene Wahrnehmungen. Wenn sie sie nicht verfolgen, dann schwächen sie die Kraft von vergangene Karma. Wenn sie die verfolgen, dann schwächen sie die Kraft von vergangenen Karma nicht. Und diese Kraft von vergangenen Karma, was macht es? Es frisst dann die Aufmerksamkeit weg. Wenn Aufmerksamkeit weg ist, wenn Aufmerksamkeit gestohlen ist, es ist gestohlen wegen vergangener Vedana, vergangener Empfang von den Objekten, nicht durch jetzigen Empfang von dem Objekt. Immer daran denken. So, dann gehen wir weiter. Und wir werden allmählich immer schlauer, wenn wir über diese Sachen nachdenken. Und dann können wir uns allmählich von den Gefühlen befreien. Wenn wir uns von den Gefühlen befreien, wir befreien uns von diesem Spinnennetz, das wir selbst durch unser Nichtwissen gebaut haben. Gibt es Licht da? Ja. Prima. So sehe ich besser. Warte, das Ich entsteht auf Grundlage des Gefühls. Bitte? Ich entsteht auf Grundlage des Gefühls. Ich entsteht auf Grundlage von Anhaftung. Ohne Anhaftung kein Ich. Und Anhaftung erscheint auf Grundlage von Gefühl. Ohne Gefühl keine Anhaftung. Und Gefühl entsteht auf Grundlage von Berührung. Ohne Berührung kein Gefühl. Und Berührung entsteht auf Grundlage von den sechs Sinnen. Ohne sechs Sinnen keine Berührung. Ja? So, er erkennt, davon kommt Weisheit. Wir haben schon gesagt, was ist der entscheidende Faktor in Erkenntnis? Haben wir schon gesagt, es ist Gefühl, Unterscheidung von angenehm, unangenehm und neutral. Deswegen, Mahavira Sutta sagt wörtlich, was unterscheidet der Geist? Angenehm, unangenehm, neutrales Gefühl. Das ist der Hauptfaktor in Unterscheidung. Deswegen, erst wenn wir Satipatthana üben, erst verstehen wir das Objekt, Körperlichkeit, dann Empfang von dem Objekt, Empfindung, Vedana, Anupassana, dann Unterscheidung, Citta Anupassana, nach Unterscheidung, dann was unterschieden wird, also Dhamma. Wenn wir die wahren Dhammas, die wahren Phänomene von unserer Erfahrung richtig nach der Wahrheit unterschieden haben, dann können wir in Vipassana eingehen. Wenn wir das nicht gemacht haben, kein Vipassana. Und das können wir nur machen auf Grundlage von Konzentration. Er erkennt, es ist in mir ein angenehmer Zustand entstanden. Ein angenehmer Zustand entstanden heißt eigentlich angenehmer Empfang von dem Objekt. Vedana ist nichts anderes als Empfang von dem Objekt. Und Empfang von dem Objekt als angenehm, unangenehm oder neutral. Er erkennt, es ist in mir ein angenehmer Zustand entstanden. Es ist in mir ein unangenehmer Zustand entstanden. Es ist in mir ein sowohl angenehmer als auch unangenehmer Zustand entstanden. Aber jenes ist bedingt. Wie weiß er, dass es bedingt ist? Jetzt habe ich erklärt, es ist bedingt durch was? Durch Berührung. Berührung von was? Berührung von den Sinnen, Objekten von den Sinnen und Bewusstsein. Wenn diese Berührung da ist, gibt es Empfang. Grob. Die Empfindung, sehr wichtig zu verstehen, die Empfindung von den fünf Sinnen ist sehr, sehr grob. Deswegen, die fünf Sinnen haben keine, wenn sie nicht tief gegründet sind im mentalen Bewusstsein, sie haben keine Möglichkeit, keine Öffnung für Konzentration oder Weisheit. Überhaupt. Sehr wichtig zu verstehen. In Abhidharma wird es so erklärt. Wenn Auge mit Farbe in Verbindung kommt, es ist so wie zwei Becken. Böcke. Zwei Becken mit den Hornen sich schlagen, sagt man. Oder sich kämpfen, aneinander halten. Stoßen ist besser. Wenn die zwei Becker stoßen zusammen. So grob ist die Berührung. Aber mentale Bewusstsein ist so wie zwei Baumwolleballen, die sich berühren. Bewusstsein hat nur Berührung. Bewusstsein, Berührung ist fein. Die Sinnenberührung ist sehr grob. Deswegen, wenn eine andere Berührung, wenn wir Farbe sehen und der Geist nicht konzentriert ist, der Geist nicht im Innen gesammelt ist, wenn gleichzeitig ein Geräusch kommt, wir dann denken nicht mehr an Farbe und der Geist gleich läuft zu dem Geräusch. Wenn wir Geräusche hören, dann die Kuhn da, die Glocken, jetzt kommt ein Gefühl im Körper, ein Schmerz und ist der Geist schon da. Und jetzt ein Schmerz kommt im Knie, dann der Geist geht zu Knie. Jetzt aber zufällig entsteht ein Schmerz in der Schulter, dann ist der Geist beim Schulter wieder. Und dann öffnen wir die Augen. Und sehen wir eine Farbe, dann wieder läuft, denkt er an Farbe. Dann kommt ein Gedanke, was in Vergangenheit war, dann wieder verfolgt er diese Gedanke. Das ist ein Geist, das nicht in Innen gesammelt ist. So funktioniert er. Er ist immer grob, weil er mit grobe, er ist basiert auf grobe Berührung, so wie die zwei Bocken. So, wenn man aber den Geist in innen sammelt, dann die Berührung so wie Baumwolle, sehr fein. Und dann kann man fein unterscheiden. Dann, wenn man meditieren möchte, muss man erst den Geist nach Hause bringen, zum mentalen Bewusstsein, dann kann man Feinheit entwickeln. Nach der buddhistischen Lehre, was ist die Zeichen, wie wissen wir, dass wir uns in Samsara befinden? Wir wissen, dass wir uns in Samsara befinden, hauptsächlich wegen zwei Tatsachen. Wir können immer checken, und das ist die wahre Meditation, weil nur durch Weisheit kann man Nichtwissen beseitigen. Und Nichtwissen, Buddha erklärt als die Ursache für Samsara, für Leiden. Die Tatsache, dass wir leiden, dass wir mit Nichtwissen verbunden sind, ist, dass wir auf einer Seite mit Grobheit von dem Geist verbunden sind und von Körperlichkeit, und auf andere Seite, dass wir an Nimitta, an Zeichnung oder Abbildungen von den Objekten anhaften. Wenn das der Fall ist, wir wissen, dass wir uns in Samsara befinden. Wenn es nicht der Fall ist, wir wissen, dass wir uns auf dem Wege zur Erlösung befinden. So soll man meditieren, so soll man sehr klar sein. Und Grobheit des Geistes ist immer mit Anhaften an Zeichnungen von, oder Abbildungen von den Objekten verbunden. Wenn es Anhaften an Abbildungen von Objekten gibt, gibt es Grobheit des Geistes. Und diese Grobheit des Geistes ist vor allem darauf basiert, dass der Geist sich nicht zurückzieht und sich mit den sucht nach Berührung mit außen. Ja, nur wenn er sich zurückzieht, dann kommt er zu feineren Berührung mit sich selbst, mit seiner Körperlichkeit und Geistlichkeit. Wenn er sich nach draußen orientiert, er ist mit groben Berührung verbunden. Sehr wichtig zu verstehen. Und in der Meditation, wir haben schon erklärt, Meditation ist nichts anderes als mittels von Shamatha und Vipassana Erfahrung von immer feineren Zuständen von Körperlichkeit und von Geist, nichts anderes. Dann durch diese feineren Zustände von Körperlichkeit und Geist, diese Tendenz von Haften an den Merkmalen Nimittas von den Objekten wird geschwächt und allmählich weggeht. Dann der Geist und Gefühle finden Freiheit. Sonst nicht. So, jetzt, aber jenes ist bedingt grob, das haben wir erklärt, bedingt entstanden. Was heißt bedingt entstanden? Von vielen, vielen Bedingungen. Es ist, wir haben schon gesagt, muss Manasikara, Aufmerksamkeit da sein. Und so weiter. Dies hier ist friedvoll, dies ist erhaben, nämlich Gleichmut. Jetzt sehr vorsichtig. Gleichmut heißt Upeksha. Diese Sanskrit-Wort Upeksha oder Pali Upekha, wir können auf zwei Weisen interpretieren. Iksha heißt betrachten. Upa hat zwei Bedeutungen. Eine Bedeutung ist nahe, andere Bedeutung ist nicht, ist Negation. Sehr wichtig zu verstehen. Dann Upeksha, es gibt zwei Sorten von Upeksha. Wenn wir meditieren, wir müssen sie sehr, sehr klar unterscheiden. Wenn wir sie nicht unterscheiden, dann werden wir immer verwirrt. Es gibt Vedana Upeksha und es gibt Sankara Upeksha. Oder Samskara Upeksha, Sankara Upeka. Vedana Upeka heißt was? Heißt ein Gefühl, das nicht ein unangenehme Empfindung. Das heißt Vedana Upeksha. Das ist nicht hier gemeint. Was hier gemeint ist, ist Sankara Upeksha. Und was heißt Sankara Upeksha? Sankara Upeksha heißt Unparteilichkeit des Geistes. In der Pali Abhidharma gibt es ein technisches Wort dafür, das heißt Tatra Majatata. Tatra heißt dort, Majatata ist dort in der Mitte sein. Was heißt dort in der Mitte sein? Wenn ein angenehmes Gefühl kommt, nicht anhaften. Wenn ein unangenehmes Gefühl kommt, nicht wegschieben wollen, nicht Zorn, Hass, nicht mit Komplex von Ablehnung und Anhaften verbunden sein. Dieser Zustand heißt Sankara Upeka. Es kann mit neutralem Gefühl verbunden werden, aber es kann auch mit angenehmen Gefühl verbunden, es kann auch mit unangenehmen Gefühl verbunden. Mit allen Gefühlen kann es gebunden sein. Aber neutrales Gefühl kann nur mit nicht angenehmen und nicht unangenehmen Gefühl verbunden sein. Nicht mit anderen. Wenn wir Vipassana oder wenn wir Shamatha üben, wir üben eigentlich Sankara Upeka. Immer daran denken, es gibt kein Samadhi, auch kein angrenzendes Samadhi ohne Sankara Upeka. Unmöglich. Wenn sie sich freuen und sie haften an dieser Freude, dann sie gehen raus aus der Meditation. Wenn aber man sich freut und betrachtet das mit Gleichmut, dann wird es Anlass für tiefere Konzentration sein. Das ist eine Falle, dass so viele Meditatoren, so viele Yogis hineinfallen. Sie wollen, sie meditieren, damit sie Freude erleben und haften an diese Freude. Dann die Meditation bleibt immer an Oberfläche und geht nicht in die Tiefe. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, dass Gefühl ist durch Berührung bedingt und Berührung ist durch die Sinnen bedingt. Und dass alles, was bedingt ist, unbedingt ist, mit ist eigentlich grob. Die bedingte Entstehung eben erklärt die Tatsache von Leiden. Wenn man bedingte Entstehung aber versteht, dann Leiden wird Arya Satya, wird die Wahrheit von den Edlen. Wahrheit von den Edlen, dann ist mit Erlösung von Leiden verbunden. Solange nicht Wahrheit von den Edlen da ist, dann bedingte Entstehung ist nur Leiden. So, heute vielleicht erkläre ich so viel, was sehr wichtig ist, noch, wenn wir schon von bedingten Entstehung sprechen und Verständnis von den bedingten Entstehung ist eigentlich die Ursache für Weisheit in der buddhistischen Lehre, indem wir nicht bedingte Entstehung verstehen, wir befinden uns im Zustand von Viparyasa, von Verdrehung, von Wahrnehmung, von Ansichten und von dem Geist. Und das ist eben Inhalt von Nichtwissen. Und in der buddhistischen Tradition, es gibt so eine große Sammlung von den Gesprächen von Buddha, gibt es Nidana Sutta, wo wir vielleicht die tiefste Erklärung von bedingten Entstehung in der Theravada-Tradition finden. Der Buddha sagt, sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass Gefühl bedingt Tanha, Durst. Wo Tanha ist, gibt es Esana. Was heißt Esana? Esana heißt suchen, ersehnen. Wie wissen wir, dass unsere Erfahrung von der Realität, unsere Erfahrung in der Welt, ist mit Nichtwissen verbunden. Wir wissen wir das. Es gibt Esana, erklärt Kommentar zu Nidana Sutta. Es gibt Esana und es gibt Esita. Wenn Vedana zusammen, Empfindung zusammen mit Begierde da ist, es gibt Suche, und es gibt ein Objekt der Suche. Wenn Suche da ist, Esana, und Objekt der Suche, Esita, wir wissen, dass Berührung ist verbunden mit Durst. Und wenn Esana da ist, Ersehnen, der Buddha erklärt, was kommt? Labho. Wir denken an etwas zu nehmen für sich. Das heißt Laba. Wir wollen etwas für uns. Ich muss das haben. Der Buddha erklärt im Ananda Sutta, dass Vorstellung von Ich kommt von Tanha, von nichts anderes. Wenn keine Tanha da ist, gibt es keine Vorstellung von Ich. Weil Tanha da ist, gibt es Vorstellung von Ich. Er sagt, so wie eine schöne Frau sie sieht im Spiegel, sein Gesicht, denkt, dass dieses Bild im Spiegel wahr ist, diese Abbildung wahr ist, dann sie fängt an sich schminken und wird sich, das ist Asana, ersehnen, suchen. Und dieser Komplex von Suchen und was gesucht wird, ist immer mit Vorstellung von Ich und was mir gehört. Ich will das für mich bekommen. Wenn ich will das für mich bekommen, ich muss mich entscheiden. Entweder so bekomme ich das oder so bekomme ich das, dann kommt es noch mehr zu anhaften. Solange ich habe Vorstellung, ich muss etwas bekommen, ich muss immer entscheiden, so muss ich machen, so muss ich nicht machen. Und da wächst noch weiter Tanha. Tanha wird dann Ajosana, which is, das bedeutet noch mehr Dalha Tanha, sehr starke Tanha. Dann, davon kommt Parigaha. Ich will das anhalten. Und von Parigaha kommt Araksha. Ich will das, das gehört mir. Ich will das schützen. Geh weg. Du sollst es nicht tasten. Das ist mein, das gehört mir. Und davon dann kommen alle Sorten von Streit und alle Sorten von Gewalt und alle Sorten von Leiden. Alles kommt von dieser Entwicklung von Tanha. Und wie wissen wir, dass wir Tanha haben? Es gibt Asana und Asita. Wenn wir eine Empfindung haben, wir ersehnen. Wir ersehnen, was ersehnen? Wenn angenehme Empfindung da ist, mehr angenehme Empfindung. Mehr und mehr. Und wir suchen nach den Objekten Asita von mehr und mehr angenehmen Empfindung. Wenn unangenehme Empfindung, dann wir wollen das wegschieben. Das ist auch Asana, ersehen. Und dann wir überall, wir sehen Feinde. Alle sind unsere Feinde. Und dann, wenn neutrales Gefühl, dann diese Asana, Ersehnen, am deutlichsten erscheint. Entweder wird der Geist zerstreut oder einfach Mattheit und Trägheit. Er verträgt nicht ein neutrales Gefühl. Er langweilt sich. Also heute genug. Diese Dhammadipa hat schon viel gesprochen. Jetzt für euch, dass sie das alles absorbieren und davon ein bisschen klärere Auffassung von der Meditation bekommen. Wenn man diese Sachen klar versteht, dann allmählich wird die Meditation sehr klar. Wenn man das nicht klar versteht, man macht sich immer weiter Illusionen. So, um wieder.